Let's get to the message and I'll tell you some fishing stories. Vielleicht fahren wir mit der Botschaft fort und ich erzähle euch dazwischen noch ein paar. Father in heaven, bless these words, I pray. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus name. Ich bitte es in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, today we're talking about living life passionately. Heute wollen wir darüber sprechen, dass wie man das Leben mit Passion lebt. There's nothing worse than living a boring life. Es gibt nichts Schlimmeres als ein langweiliges Leben zu leben. People were asked about church and why they don't go to church. Man hat Leute gefragt über die Gemeinde befragt und warum sie nicht hingehen. The two most popular responses were. Und die zwei meist vorkommenden Antworten. Number one, the preaching is irrelevant. Erstens, die Predigt ist nicht relevant. Für and mich. The service is boring. Und der Gottesdienst ist langweilig. That's why most people do not go to church. Das sind die Hauptgründe, warum Menschen nicht in eine Gemeinde gehen. We could say that the Church of Jesus Christ, for the most part, is not passionate. Wir könnten eigentlich sagen, dass die Gemeinde Jesu Christi zum Großteil nicht sehr leidenschaftlich ist. The churches that Mary and I visited in California in last March were very passionate churches. Die Gemeinden, die Mary und ich in Kalifornien besucht haben letzten März, waren sehr hingegebene Gemeinden. If we were to ask ourselves, who do you think was the most passionate person in history? Und wenn wir uns fragen könnten, wer war wohl der passionierteste Mensch in der Geschichte? Who would we say? Mother Teresa, Mutter Teresa, Genghis Khan, I don't know. Genghis Khan. Who would you would say, but I know who it was. Wer meint ihr, wer das sein könnte? And I know that it was Jesus Christ. Und ich weiß, dass es Jesus Christus war. That there was no one in history who even touched him for passion. Dass es niemand in der Geschichte gibt, der nur in die Nähe kommt in Sachen seiner die Leidenschaft, die er hatte. That he would go to the cross, dass er ans Kreuz gehen würde, because of such a strong desire within him. Weil er so einen starken Wunsch in sich verspürt hat. A passion is this strong desire. Also eine Passion ist eine Leidenschaft ist ein sehr starker Wunsch. For something. Ein Wunsch für etwas. I want to accomplish something or see something. Ich möchte etwas erreichen, ich möchte etwas sehen. Experience something. Etwas erleben. And what the Lord wanted to experience more than anything. Und was der Herr erleben wollte, mehr als alles andere. Was that mankind would have the opportunity to have eternal life. War, dass die Menschheit die Chance hat, ewiges Leben zu bekommen. And so this drove him. This was a passion. Also das war sein Antrieb, das war seine Passion. He didn't get married. Er hat nicht geheiratet. He didn't get distracted. Er wurde nicht abgelenkt. He had his eyes set for Jerusalem with a passion. Er hatte seine Augen auf Jerusalem gerichtet und das mit einer Leidenschaft. In the garden, not my will, but thy will be done. Im Garten hat er gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. And he endured the cross. Und er hat das Kreuz erduldet. The unbelievable pain of the cross. Den unglaublichen Schmerz des Kreuzes. Because he was so passionate, weil er so leidenschaftlich war, to see us, dass wir have eternal life, dass wir ewiges Leben haben. Now, there's something about passion. There's, let's say this, something must precede passion. Also der Leidenschaft muss aber etwas vorangehen. It must be preceded by your purpose. Das muss durch einen Sinn, durch einen Zweck. If I don't know my purpose, kommen. Wenn ich keinen Zweck sehe oder keinen Sinn, dann kann ich auch nicht leidenschaftlich sein. But human beings by nature are passionate. Aber von Natur aus sind Menschen leidenschaftlich. So if I'm not passionate about a purpose, also wenn ich nicht über einen bestimmten Zweck leidenschaftlich bin, I will just be passionate about anything. Dann werde ich Leidenschaft für irgendetwas anderes entwickeln. Now, I was reading a book on the plane called Wild at Heart. Ich habe ein Buch gelesen am Flugzeug, das nennt sich Wild im Herzen. And at the seminar we also did John Eldridge's new series for men, Wild at Heart. Und im Seminar haben wir auch John Eldridge's Seminar durchgemacht, also ein Männerseminar, Wild at Heart. It's a 12-week seminar for men, which I would like to do in our church. Es ist eigentlich ein 12-wöchiges Seminar für Männer und das würde ich gerne auch in unserer Gemeinde and halten. And he talks about three levels of adventure. Und er spricht über drei Arten von oder drei Ebenen von Abenteuer. That all of us must experience. Und die müssen alle drei müssen wir erleben. First is a casual adventure. Das eine ist so ein alltägliches and this is where we Abenteuer. Release our passion. Und da wird unsere Leidenschaft freigesetzt. A casual adventure is something I do that's exciting. Irgendein gewöhnliches Abenteuer ist etwas, was einfach aufregend ist. And it has a degree of danger. Und es hat auch zu einem gewissen Anteil auch ein Gefahrenelement dabei. Riding a motorcycle. Vielleicht ist es ein Motorradfahren. Climbing a mountain. Oder einen Berg besteigen. Diving in the ocean. Tauchen im Meer. Jumping off bridges. Oder von Brücken springen. Anything that is exciting but has some degree of danger. Irgendwas, das aufregend ist, aber auch so ein Gefahrenelement beinhaltet. And somehow it's so exciting to overcome the danger. Und irgendwie ist es so aufregend, diese Gefahr zu überwinden. I went fishing at midnight by myself. War um Mitternacht fischen alleine. On the shore. Und ich war draußen am Strand. On the jetty. On the jetty. It's also auf dieser Plattform. It's a big pile of rocks. Aha, das ist so eine Buhne. That shoots out into the ocean. So ein Steinhaufen, der ins Meer hinausragt. By myself. Und ich war ganz allein. In the dark. Im Dunkeln. On slippery rocks. Und es waren eben sehr rutschige Steine. If I fell, no one would find me. Und wenn ich da ausgerutscht wäre, hätte mich niemand gefunden. Except in the morning. In der Früh wahrscheinlich. My wife would never see me again. Meine Frau würde mich nie wiedersehen. And it was so exciting. Und es war so aufregend. It was just something a guy wants to do. Das ist einfach etwas, was ein Mann. Do you realize I could die here? Kannst du dir jetzt if vorstellen, I slip off this könntest? Rock, those waves will kill me. Wenn ich jetzt hier ausrutsche, bringen mich diese Wellen da unten. It's wonderful. Und das ist okay, wunderbar. Let's go fishing. Okay, los, gehen wir fischen. You know, you have to experience a casual adventure. Das muss man einfach erleben. You know, some guys just like to drive their cars fast. You know, ein alltägliches Abenteuer. Because this is in us. Manche müssen einfach ihr Auto schnell fahren, weil es in uns drinnen. But if our life if we don't find a purpose for why God created us, aber wenn wir keinen Sinn finden, warum uns Gott und wozu uns Gott geschaffen hat, we will spend all of our passion on that level. Dann werden wir unsere ganze Leidenschaft auf dieser Ebene verbringen. We will live an exciting life. Wir werden ein aufregendes Leben führen. Kind of for ourselves. Aber eigentlich für uns selbst. Now this is a good thing, the casual adventure. Das ist eigentlich eine gute Sache, dieses. Because it's healthy. Dieses natürliche Abenteuer. We all need to have a part of that in our life. Wir brauchen das alle in unserem Leben zu einem gewissen Grad. We all need to go fishing, I think. Wir müssen eigentlich alle fischen gehen. No, I'm teasing. Now the second level. Die zweite Ebene. Is a crucial adventure. Ist ein wichtiges Abenteuer. Maybe Ernst is better. Oder ernstes Abenteuer. It's serious. Es hat eine Ernsthaftigkeit. It's not exciting. Es ist nicht aufregend. As much as it is challenging. Es ist nicht so sehr aufregend, wie es herausfordernd ist. And it's a risk. Und es ist ein Risiko. It's something that there's a degree of risk or danger here. Es gibt auch ein gewisses Risiko, das darin liegt. And it's something that I really have to do. Auch ein bisschen Gefahr. Es ist etwas, was ich tun muss. But not, I don't always do. Aber ich tue es nicht immer. It might be spending time with a teenage girl. Vielleicht ist es Zeit mit einem Teenager. Your teenage daughter. Mit deiner Tochter. Or your teenager. It's risky. Also it's like, oh man, you know, we don't connect. Es ist vielleicht riskant so. This is going to be an adventure. This is risky. Das wird ein bisschen riskant. Or maybe with your spouse. Oder vielleicht sogar mit deinem Partner. Maybe calling a brother you haven't called in years. Vielleicht, dass du deinen Bruder anrufst, den du schon seit Jahren nicht mehr gesprochen hast. Involved in the Sunday school. Oder dass du dich einbringst in die Sonntagsschule. Stepping into something that you've never done before. In etwas hineinzugehen, das du vorher noch nie getan hast. That brings a degree of fear. Und das beinhaltet ein bisschen eine Angst. There might not be danger that you die. Vielleicht gibt's nicht die Gefahr, dass du stirbst. But there's danger that you're going to get offended or hurt. Aber es besteht die Gefahr, dass man dir widersteht, dass du verletzt wirst. Or misunderstood. Oder vielleicht missverstanden wirst. And this second level, this crucial adventure. Und dieser ernste Abenteuer. Is something that person needs and I need. Ist etwas, das diese Person und ich auch brauche. I can't afford not to make this phone call. Ich kann es mir eigentlich nicht leisten, diesen Anruf nicht zu tätigen. I can't afford not to try to connect with this person. Ich kann es mir eigentlich nicht leisten, mit dieser Person Verbindung aufzunehmen. We can't afford that I don't get involved in something to help. Ich kann es eigentlich auch nicht wirklich vertreten, dass ich mich nicht irgendwo einbringe. But then there's a third level. Und es gibt noch eine dritte Ebene. And he calls it a critical adventure. Und er nennt das ein kritisches Abenteuer. This is not exciting. Das ist nicht aufregend. This is not challenging. Auch nicht herausfordernd. This is overwhelming. Das ist da eigentlich überwältigend. Because there is a life and death situation. weil es bei dem um Leben und Tod geht. That is demanding my attention. Und es braucht meine Aufmerksamkeit. We could use the illustration of a sinking ship. Wir könnten das Beispiel eines sinkenden Schiffes verwenden. A fire. Oder eines Feuers. This is something critical. Das ist ein kritischer Moment. Someone who is suicidal. Jemand, der dabei ist, Selbstmord zu begehen. This is beyond me. Das geht jetzt über mich hinaus. But I have no choice but to step in here. Und ich habe eigentlich gar keine Wahl, außer hier aktiv zu werden. I have to help somehow, but I don't know how. Ich muss irgendwie helfen, aber ich bin überfordert. Ich weiß nicht wie. And this third one really demands that we trust God. Und diese dritte Ebene verlangt wirklich danach, dass wir Gott vertrauen. Because the situation is beyond us. Weil die Situation uns übersteigt. Now I'm going to give you the Lord's purpose statement. Ich möchte euch ja den Zweck, den Sinn and why zeigen, den der why Herr uns the gegeben Lord hat. Exist, why the Lord came. Und den Grund, warum der Herr gekommen this ist. This is in Luke chapter 19. Das finden wir in Lukas Kapitel 19. In verse 10. Im Vers 10. It says, "For the Son of Man came to seek and to save what was lost." Es steht da, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Now, if you go to Luke chapter 15, there's a couple of parables. Und wenn ihr ins Lukas-Evangelium Kapitel 15 blättert, da gibt es ein paar Gleichnisse. We'll start with verse 1. Ich fange in Vers 1 zu lesen an. Now the tax collectors and sinners were gathering around to hear him. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. But the Pharisees and the teachers of the law muttered. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: "This man welcomes sinners and eats with them." Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Then Jesus told them this parable. Er sagte zu ihnen dieses Gleichnis. Suppose one of you had 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern, voller Freude. Then he calls his friends and neighbors together and says, und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, rejoice with me. Freut euch mit mir. I have found my sheep. Denn ich habe mein Schaf gefunden. My lost sheep. Das verloren war. Now watch this. I tell you that in the same way, ich sage euch, so wird genauso, there will be more rejoicing in heaven over one sinner that repents than over 99 righteous persons who do not need repentance. Genauso, also in der gleichen Weise, wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die nicht der Buße bedürfen. Question. Eine Frage. Where, what is heaven focused on today? Worauf fokussiert schaut der Himmel? On the church? Auf die Gemeinde? Or on the lost? Oder auf die Verlorenen? Now the church has lost its passion. Also die Gemeinde hat ihre Leidenschaft verloren. It's lost its passion for one of two reasons. Es hat ihre Leidenschaft aus einer von zwei Gründen verloren. Number one, it doesn't know its purpose. Der erste Grund könnte sein, sie weiß nicht, wozu if sie you da don't ist. Know your purpose, you cannot have a passion. Wenn du nicht deinen Sinn kennst, kannst du auch keine Leidenschaft entwickeln. Your passion will be focused on something else. Deine Leidenschaft wird sich auf etwas anderes konzentrieren. And many times it's not a good thing. Und oft ist es keine gute Sache. People don't commit adultery because they want to have sex. Menschen begehen nicht Ehebruch, weil sie Sex haben wollen. They want to have an adventure. Sie wollen ein Abenteuer. Life is so boring and now life is so passionate. Das Leben ist total langweilig und auf einmal wird das Leben wirklich aufregend. Second reason. Der zweite Grund. You know the purpose. Du kennst deinen Sinn. You have the passion. Du hast doch diese Leidenschaft. But passion is fueled by the right strategy. Aber die Leidenschaft wird durch eine richtige Strategie Köchling gehalten. Now let's read the next part and I'll come back to the right strategy. Und wir wollen den nächsten Abschnitt lesen und ich komme dann zur richtigen Strategie. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Oder nehmen wir mal an, eine Frau hat 10 Silbergroschen und verliert davon einen. Does she not light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it? Zündet sie nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, rejoice with me, I have found my lost coin. Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden. In the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Now we know what they're doing in heaven. Und jetzt wissen wir auch, was im Himmel right? geschieht. They are looking at all the different ones from all the different countries coming to know Christ. Sie beobachten all diese Menschen in allen verschiedenen Ländern, die Christus kennenlernen. Now, can you go to the PowerPoint to slide number 27? Yeah. Now, I had to buy this little thing for my bow. Ich musste diesen kleinen Gegenstand für meinen Bogen kaufen. And it's something it's called a sight. You look at it as you aim. Also es ist, man nennt das eine Kimme. Das braucht man zum Zielen. As I was getting it ready to put on my bow, und da, als ich eben daran war, das an meinem Bogen zu montieren, I dropped the screw. Habe ich die Schraube fallen lassen. And it fell on the floor. Und sie ist auf den Boden gefallen. Now it's a very small screw. Und das ist eine sehr, sehr kleine Schraube. So when I heard it hit the floor, also als ich hörte, wie sie auf den Boden fiel, I was barefoot, war ich barfuß, and I backed away. Und ich bin ein paar Schritte zurückgegangen. I did not want to lose this screw. Denn diese Schraube wollte ich nicht verlieren. 2 hours later, I still could not find that screw. 2 Stunden später hatte ich diese Schraube immer noch nicht gefunden. My wife had to come in and calm me down. Meine Frau musste kommen und mich beruhigen. I searched that whole room. Ich habe dieses ganze Zimmer abgesucht. I got so angry, I pulled out the whole dresser that was screwed into the wall. Ich war so wütend, ich habe diesen ganzen den Schrank, der an die Wand geschraubt war, weggerückt. Ich habe gesagt, das muss dämonisch sein. This is unbelievable. Das ist unglaublich. Where did it go? Wo ist diese Schraube hin? So like, I said, I can't even preach tomorrow. Ich habe gesagt, ich kann morgen nicht predigen. I'm so upset. Ich bin jetzt so this aufgewühlt. Is ridiculous. Das ist wirklich this lächerlich. Is like, who took it? Like a das, demon came wer, and took wer the hat screw. Die weggenommen? Da muss ein Dämon gekommen sein. I heard it hit the floor right there. Ich hab gehört, wie sie hier auf den Boden I gefallen gently ist. Stepped back and it's gone. Ich bin vorsichtig zurückgegangen und sie ist weg. My wife's like, please calm down, you'll be right. God knows where it is. Meine Frau, ich komm, beruhig dich. Gott weiß schon, wo sie ist. Yes, and that's another problem. Ja. Das ist noch so ein Problem, God das ich damit habe. Is and me. Gott weiß, wo diese Schraube ist und now er sagt mir nicht, wo sie ist. Jetzt habe ich auch noch mit Gott ein Problem. What's the problem? Wo ist das Problem? You mad at me or something? Bist du böse auf mich? How can I preach if I know you're mad at me? Where's the screw? Wie kann ich morgen predigen, wenn ich weiß, du bist wütend auf mich? Wo ist you diese know, Schraube? You know all things. Und du weißt alle Dinge. I looked for 2.5 hours for that screw. Und da 2.5 Stunden habe ich nach dieser Schraube that? Gesucht. Könnt ihr euch it das vorstellen? It just fell off and I heard it hit the ground. I stepped back and it was gone. Aus dieser Höhe gefallen. Ich habe es noch gehört, bin zurückgegangen und sie war weg. Like magic, it was gone. So wie ein Zaubertrick. Well, anyway, next one. It goes on my bow like that, you know. Es wird eben so auf meinem Bogen montiert. I needed it because it was. I just needed it. All right. Also, I cannot shoot with that. Ich brauche diese Dinger wirklich. My, it was like I'm never shooting again if I don't find that screw. Also ich habe mir gesagt, ich schieße nie wieder einen Pfeil ab, wenn ich diese Schraube nicht finde. Okay, go a little further. So I'm working right here. Also da war das eben dieser Ort, wo ich gearbeitet habe. This is habe. Where I'm working. And that's where the screw fell. Und dort ist die Schraube runtergefallen. And it was gone. Und sie war weg. Okay, and I found it the next morning. Und am nächsten Morgen habe ich sie dann Do gefunden. Do you know where I found it? Wisst ihr, wo sie war? This stupid little screw, which I love very much. Dumme kleine Schraube, die ich sehr liebe. Fell down, bounced off my stomach and landed on that picture. Ist da runtergefallen und von meinem Bauch auf dieses Bild hier. And God was gefallen. Saying to me, you're too fat, lose weight. Und Gott hat gesagt, du bist zu fett, du musst abnehmen. So, go to the next picture. Look at it. Look at this screw. It's sitting right there. Schaut mal, seht ihr diese Schraube da? Isn't that satanic? Look at that. Satanisch. It's hiding there. Die versteckt sich da. Go a little further, next one. Look at that thing. It's sitting right there. Took genau me 2.5 hours to find that thing. 2.5 Stunden habe ich gebraucht, um sie zu finden. And you know how happy I was? I was so happy. Wisst ihr, I haven't been that happy in a long time. Also, so glücklich war ich schon lange nicht mehr. And it was interesting that this happened right while I was going to teach this parable. Und das ist eben interessant, dass das genau dann passiert ist, als ich über dieses Gleichnis thought, sprechen this wollte. This is not a coincidence here. God is trying to show me something. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt kein Zufall. Gott will mir etwas zeigen. Anyway. The rejoicing is not because that screw is more important than the other screws. Also die Freude ist nicht deswegen so groß, weil diese Schraube wichtiger ist als andere Schrauben. It's actually the opposite. Eigentlich ist es genau umgekehrt. The rejoicing is because that screw is equally as important as the other screws. Die Freude ist deswegen so groß, weil diese Schraube genauso wichtig ist wie alle anderen. The problem is that the screw is lost. Aber das Problem ist, dass diese Schraube eben abgeht. The screw that is equally as important as the other ones. Diese eine, die genauso wichtig ist wie alle anderen Schrauben. And the people out there that are lost. Und die Menschen da draußen, die verloren sind. To God are equally as important as we are. Die für Gott verloren sind, die sind genauso wichtig but wie wir. They are lost. Aber sie sind verloren. So God's focusing on them. Also ist das Augenmerk Gottes auf sie gerichtet. While there's still time. Während es eben noch Zeit ist. Now you can turn that off. Now. Strategy. Zur Strategie. A right strategy fuels our passion. Die richtige Strategie hält unsere Leidenschaft am Köcheln. I went down to New Jersey to fish. Ich war in New Jersey, habe dort gefischt. I asked my brother-in-law, "You want to go?" Und habe meinen Schwager gefragt, möchtest du mitkommen? He loves to fish. Und er fischt sehr gerne. He used to love to fish. Zumindest früher. He doesn't like the fish anymore. Jetzt liebt er das Fischen nicht so sehr. Why? Warum? Because you're not catching any fish. Weil er keine Fische mehr fängt. I don't care how passionate you are as a fisherman, if you don't catch fish, it's a killer. Es ist egal, wie passioniert du als Fischer bist, aber wenn du als Angler nie einen Fisch fängst, dann killt das die Leidenschaft. I don't fish to stand on a beach. Also ich angle nicht nur, um an einem Strand zu stehen. I don't fish to get a tan. Und ich angle auch nicht, um braun zu werden. I don't fish to be near the water. Ich angle nicht, um nahe beim Wasser zu sein. I fish to catch fish. Ich fische, um Fische zu fangen. And if I don't catch fish, und wenn ich keinen fange, I'm not a happy man. Dann bin ich kein glücklicher Mann. I mean, sometimes you, right. I accept it. Sometimes you don't catch them. Okay, manchmal ich akzeptiere das, fängt man keinen. But when you never catch them. Aber wenn man nie einen fängt. And you have a passion to catch fish, that's bad. Man hat diese Leidenschaft für Fische, um Fische zu fangen, dann ist das schlecht. Now I fished from 12 o'clock midnight till 6 in the morning. Von 12 bis 6 in der Früh habe ich geangelt. And the guys told me that the fish were in the night before at midnight. They were just packing this area. Und die Burschen haben mir gesagt, also die Nacht vorher, so um Mitternacht herum, war das Wasser wirklich voll mit Fischen. Those fish are coming back sometime. Und sie haben gesagt, diese Fische kommen sicher wieder, dieser Schwarm. I'm gonna fish from midnight until I catch something. Und ich habe gesagt, ich fische jetzt von Mitternacht an, bis ich etwas fange. Well, it was 6 in the morning, I didn't catch nothing. Und es war 6 Uhr in der Früh und ich habe nichts gefangen. And I lost my best lures snagging them on rocks. Und ich habe meinen besten Köder verloren, indem er eben an einem Fels hängen blieb. Slightly frustrated. Und war leicht frustriert. And tired. Und auch müde. So I'm putting all my stuff away. I said, I have enough of this, you know. Also ich habe alle meine Sachen zusammengepackt, habe gesagt, ich habe genug. Dieser Schwarm ist weg, die putting kommen all nicht my stuff away. I got it all packed. Und ich habe alles schon zusammengepackt. And this guy comes walking down with a cigar. Und dieser Mann kommt eben entlang geschlendert und hat eine Zigarre. He says, hey, you catch anything? Und fragt ihn, hey, hast du was gefangen? I said, nothing. Nichts. He says, how long you been fishing? Wie lange fischst du schon? I said, since midnight. Seit Mitternacht. He says, man, that's bad. Oh, das ist schlecht. I'm not gonna catch nothing now. Ja, also ich werde jetzt nichts fangen. So I start to walk away with my stuff. Und ich fange eben an, mit meinem Zeug wegzugehen. And I hear this. Und ich höre eben so einen Piff. I turn around and the guy's got a nice fish. Ich drehe mich um und der hat so einen Fisch an. I said, that is disgusting. Ich habe gesagt, das ist ekelerregend. So I go over to the guy. I said, what? First cast? Und ich habe gesagt, was? Das war das erste Mal, dass du ausgeworfen hast? I was here since midnight. Seit Mitternacht stehe ich hier. Is it like your first cast in the water? Das war dein erster Wurf und he says they're about 60 meters right off diagonal. Und er sagt, das ist ungefähr 60 Meter diagonal von hier. A whole school just came in. Ist ein ganzer Schwarm gerade hereingekommen. He says, can you reach it? Kommst du so weit? I said, look what I got. What, schau mal, was ich hier habe. I said, what should I? He says, use that right there. Ich sag, versuch dieses Blei hier. So I'm just listening to the pro now because he has the right strategy. Also ich höre jetzt auf den Profi, denn er hat die richtige Strategie. First thing he did is he just kind of he could tell where they were just the way the water was moving. Das erste war mal, er hat das Wasser beobachtet und hat gesehen, wo sie sind, nur durch die Bewegungen an der Oberfläche. And this guy was standing out on this rock that was so dangerous. Und dieser Mann ist da draußen auf diesem Felsen gestanden. gestanden, der so gefährlich platziert war. He's not a casual fisherman, man. This guy is a crucial fisherman. Denn er ist kein gewöhnlicher Angler, er ist ein kritischer Angler. I mean, he jumped out on this slippery rock. Er ist auf diesen schlüpfrigen Stein gesprungen. And it was like 4 meters down into the rocks. 4 Meter gerade runtergegangen zu anderen Felsen. And then he says, "Come out over here next to me." Und sagt er, hier komm raus, hier wo ich stehe. I'm like, never mind. Anyway, I got out there. Also irgendwie bin ich dann hingekommen. And I did catch my fish. Yeah. Hab meinen Fisch gefangen. I felt so wonderful. Und das war so ein tolles Gefühl. But it was only one. Aber es war nur einer. But he gave me one of his five. Aber er hat mir einen von seinen 5 Fischen gegeben. And I took it home and we had it for lunch. Und ich habe ihn mit nach Hause genommen und wir haben ihn zum Mittag gegessen. Anyway, I was learning. Aber ich war ein Lernender. You can be passionate, but if you don't have the right strategy. Du kannst die Leidenschaft haben, aber wenn du nicht die richtige Strategie hast. Your passion's gonna die. Dann wird deine Leidenschaft sterben. All of us that got saved. Alle, jeder von uns, der erlöst wurde, when we realized that Christ was real, als uns das klar wurde, dass Christus echt ist, I mean, I had such a passion to win souls when I was 18 years old. Da hatte ich so eine Leidenschaft dafür, Seelen zu gewinnen, wie ich 18 and war. I still do. Und ich hab's noch immer. But I've gone through these times of discouragement because you don't catch fish. Aber ich habe diese wirklich entmutigenden Zeiten durchgemacht, weil einfach keine Fische da waren. And the Lord said, "I will make you fishers of men." Und der Herr hat gesagt, ich mache euch zu Menschenfischern. There's 3 things about fishing, and there's another slide. Can you go back to this slide? Es gibt da 3 Dinge bezüglich des Angelns. Couple things about fishing I want to bring out. Und die möchte ich ganz kurz bringen. I found this on the internet. Ich habe das im Internet gefunden. Look at this. That's a nice fish right there. That's what I'm trying to catch right there. Das ist ein netter Fisch. Sowas möchte ich haben. That's what I'm trying to catch every time I go to the shore. Sowas versuche ich jedes Mal zu bekommen, wenn ich angeln gehe. That is dinner for 8 people. Das ist ein Abendessen für 8 Personen. And that's like that's at least a half an hour fight to get that thing. Also es ist ungefähr eine halbe Stunde Kampf, um den reinzubringen. Okay. Fish. Now watch this. The Lord said, "I'm going to make you fishers of men." Der Herr hat gesagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Now tell me if the church has this kind of wisdom. Sagt mir mal, ob die Gemeinde diese Art von Weisheit besitzt. Fishing know-how varies from one area to the next. Das Wissen über Angeln variiert von einem Thema zum nächsten. No, von einem Gebiet. Does the church know that? Weiß die Gemeinde das? No. A hot bait for a region might be a dud somewhere else. Ein super Köder für einen Ort ist vielleicht ein Blindgänger an einem anderen. Does the church know that? Weiß die Gemeinde das? How to catch fish depends on where you are and when you're there. Wie man Fische fängt, hängt davon ab, wo du bist und wann du dort bist. Fishing changes from season to season, day to day, and hour to hour. Angeln ist immer anders, von Jahreszeit zu Jahreszeit verschieden, auch von Tag zu Tag. Even the old sogar von Stunde pros zu Stunde. Don't have surefire formulas that'll outsmart fish all the time. Sogar alte Profis haben nicht die wasserdichte Methode, die immer Fische fängt. In order to find them and catch them, you gotta know your fish and the habitat they call home. Um sie zu finden, musst du deinen Fisch kennen und auch sein Zuhause. That's the formula for good fishing. Das ist die Formel für gutes Fischen. Study the particular fish you're after. Studiere diese besondere Art von Fisch, der du nachjagst. Figure out where to find them. Finde raus, wo du ihn finden and kannst. How to make them bite. Und wie du ihn zum Beißen bringst. And you'll catch fish with regularity. Und du wirst Fische auf einer kontinuierlich Fische fangen. Do you know what? I'm figuring out how to catch fish. Also ich bin dabei herauszufinden, wie man Fische fängt. Und meine Leidenschaft kehrt zurück. I have spent hours on a shore fishing and catching nothing and it's disgusting. Ich habe stundenlang am Strand verbracht, versucht Fische zu fangen und nichts gefangen. You want to just smash your pole. Und man wird so wütend, man möchte am liebsten die Rute zerbrechen. Throw it in the water or something. Step on it and say, I hate fishing. Ich hasse Fischen. You know, you don't hate it, you love it. You just hate not catching anything. Man hasst nicht, man liebt das Fischen, aber man hasst es, nichts zu fangen. And the same thing with us. What is the most exciting thing about church? Und das gleiche mit uns. Was ist das Aufregendste in einer Gemeinde? The new people. Neue Menschen. The new faces. Neue Gesichter. New passion for Christ. Neue Leidenschaft für Christus. People that got baptized and are on fire for God. Menschen, die getauft wurden und der Feuer und Flamme sind für Gott. This is the most exciting thing in the world. Das ist das Aufregendste auf der ganzen Welt. And when you don't see it, und wenn du es nicht siehst, You start to lose your passion. Dann verlierst du deine Leidenschaft. But the problem is, our strategy may be wrong. Aber das Problem könnte sein, dass die Strategie falsch ist. Now I went fish. I had to go fishing one more time. Also ich musste dann noch einmal fischen gehen. Between all the work I was doing. Inmitten dieser ganzen Arbeit, die ich zu tun hatte. Thursday, Wednesday night, after we got home from my brothers. Also am Mittwochabend, als wir von meinem Bruder zurückkamen. We went to bed about, I don't know, 1 o'clock. Wir sind so circa um 1 Uhr schlafen gegangen. I had to get up at 4 o'clock. Und ich musste einfach um 4 Uhr aufstehen. And go drive one hour down to the shore to go fishing. War eine Stunde Fahrt bis zum Strand. One more time. Einmal muss ich es noch machen. I just gotta catch a fish. Ich muss einen Fisch fangen. A nice fish. So I went down there on my adventure. Also bin ich da auf zu meinem Abenteuer aufgebrochen. On the highway, coffee, donut, on the highway. Auf der Autobahn da. We're going fishing. Kaffee und Donut noch mit. And I'm the only one out there. It's still dark. Und ich bin der Einzige da draußen. Es ist noch dunkel. And then something happened. Und dann ist etwas passiert. Three things I want to bring out about fishing that will relate to the church. Drei Dinge übers Fischen, die sich auch auf die Gemeinde anwenden lassen. You got to be at the right place at the right time. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. You can be at the right place at the wrong time. Du kannst am richtigen Ort, aber zur falschen Zeit sein. And you'll catch nothing. Und wirst nichts fangen. What is the right place? Was ist der richtige Ort? We got to go where the fish are. Man muss dort sein, wo die Fische sind. Don't find the fish on the highway. Man findet keinen Fisch auf der Straße. They don't come crawling up the grass to your house. Die kommen nicht da das Gras entlang gekrochen. The fish are in the water. Die Fische sind im Wasser. We gotta go where the fish are. Und dort muss man hingehen. And it's funny, you know, sometimes our Christianity gets so packed that we have no time to spend with unsaved people. Und manchmal wird das unser Christentum so vollgepackt, dass wir keine Zeit mehr haben, um mit anderen Menschen Umgang zu haben. Some people take one less Bible school class and go spend time. Und manche sollten vielleicht eine Bibelschulklasse weniger nehmen und einfach Zeit verbringen. Einfach fischen go gehen. Go fishing for men. Geh Menschen fischen. Go where they are. Geh dorthin, wo sie sind. Sometimes we're just too much in the church. Go where they are. Manchmal sind wir zu viel in der Gemeinde. Find out where they are. Finde heraus, wo sie sind. And spend some time with them. Und verbringe ein bisschen Zeit mit ihnen. Right place, right time. Category number one. Richtiger Zeit, richtiger Ort ist die erste Kategorie. Category number two. Die zweite Kategorie. The right bait. Den richtigen Köder. And the right technique. Und die richtige Technik. I came there that morning and I'm starting to fish. Ich bin dort an diesem Morgen hingekommen, habe angefangen auszuwerfen. And I'm fishing for bluefish. Und ich habe nach blauen Fischen. Now, bluefish, they fish on the top. Und die sind eher an der Oberfläche. But there is no bluefish. Aber es gibt da keine Blaufische an diesem Morgen. And I'm looking down and I see this guy down about 50 meters away from me. Und ich habe den Strand runter gesehen und habe einen zweiten Mann stehen gesehen, 50 Meter and entfernt. And he's fishing the bottom. Und er fischt eher nach Fischen, die am Grund thinking, sind. I'm fishing the top, he's fishing the bottom. Ich habe gedacht, ich fische an der Oberfläche, er in der Tiefe. This guy is going for flounder. You know what flounder are? They're the best tasting fish you can eat. Flunder. Yeah, Flunder delicious. Also köstliche and then this Fische. Boat comes down. Dann kommt ihm dieser Schwarm. And he stops right in front of me. Und bleibt genau vor mir stehen. And he's fishing right where I'm fishing. Ach so, da kommt dieses Boot und er bleibt genau vor mir stehen thinking, und fängt an zu fischen. With my pole. Und hey, ich könnte fast mit meiner Rute and da. He pulls out this beautiful flounder. Und er holt diesen riesigen Flunder heraus. I said, these guys are using the right bait. Und auch diese Burschen verwenden den richtigen Köder. Then this other guy comes up and he's standing next to me. Und dann kommt noch einer, der stellt sich direkt neben and mich. He pulls out a flounder. Und der holt auch seinen Flunder one, heraus. One, two, three. Und sagt, eins, zwei, drei. I put my pole down. I said, ich habe meine Angel beiseite gelegt. What'd you catch him on? Sag, mit was hast du ihn gefangen? He says, a little minnow. Mit so einem kleinen Fisch. Where'd you get him? Sag, wo hast du den her? At the store. Beim Geschäft. Where is the store? Sag, wo ist das Geschäft? Right there. Genau hinter dir. Thanks. Sag, danke. Come to the store. I need those little minnows fast. Ich brauch diese kleinen Fische ganz schnell. How many? I don't know. 15, 20. Just give them to me fast. 15, 20 Stück schnell. Do you know how to fish with them? Weißt du, wie man mit ihnen fischt? What's that? Wieso? Well, you know, when you throw it in, you got to bring it in real slow. Naja, wenn du ihn auswirfst, du musst ihn ganz langsam wieder zurückholen. On the bottom. Am Grund. I went back. Danke. Hab ausgeworfen. Bingo. Man, come on. Right place, right time. Hab sofort einen gehabt, the ja. Right bait with the right Technique. Der richtige Ort, die richtige Zeit, der richtige Köder mit der richtigen Technik. Four fish. Vier Fische. I was in heaven. War im Himmel. I was having, this was the best time of my entire life. Das war die beste Zeit in meinem ganzen Leben. Except when I got married. That was außer mein Hochzeitstag. That was a little better. Er war noch ein bisschen besser. Now, the right bait. Der richtige Köder. You got to help me with the right bait. Also, are we talking about the right things? Ihr müsst mir helfen, was den richtigen Köder betrifft. Sprechen wir über die richtigen Dinge. This is not the best message for an unbeliever today. Also, das ist nicht die beste Botschaft für einen Nichtgläubigen. All right. The right bait. Am I talking about the right things in church? Aber spreche ich eigentlich über die richtigen Gemeinde hier, die richtigen Dinge hier in der do Gemeinde? Do we go to the right place and talk about the right things? Sind wir am richtigen Ort und sprechen über die richtigen, die wichtigen Dinge? Are we talking about relevant themes? Sprechen wir über Dinge, die relevant sind? Or are we talking about things that are nonsense to unbelievers? Oder sprechen wir über Dinge, die für Ungläubige keinen Sinn ergeben? Are we playing the kind of music that also unbelievers would enjoy? Spielen wir auch die Musik, die auch jemand, der nicht aus der Gemeinde ist, genießen könnte? Not just könnte? That unbelievers would enjoy, but we also enjoy. Nicht nur Ungläubige schön finden, sondern wir and auch genießen können. We work hard at that. I think we pick the best music we can find. Wir arbeiten daran. Wir versuchen, I know that. Die beste Musik zu spielen, die wir finden können. Is this the kind of place that you could bring an unbeliever to? Ist das der Ort, wo du jemanden bringst, der keine Beziehung zu Gott if hat? If it's not, let's change it. Und wenn es nicht so ist, dann lass uns das ändern. If we're not speaking on the right things, then tell me what they are. Wenn wir nicht über die richtigen Dinge sprechen, dann sagt mir, was das wäre. Let's put the right bait on the hook. Also stecken wir den richtigen Köder auf den Haken. And let's be in the right place at the right time. Und lass uns zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. To the best we can. So gut wir es eben können. With the right bait, with the right technique. Mit dem richtigen Köder und der richtigen Technik. And number three. Und drittens. We need the right size hook and the right size string. Brauchen wir den Haken mit der richtigen Größe und auch die richtige Angelschnur. You don't believe me. Ihr glaubt mir wohl nicht. I was in Greece fishing last year on vacation. Ich war letztes Jahr in Griechenland, habe dort auch geangelt. And I was standing there fishing next to these Bulgarians. Und ich bin dort gestanden, habe geangelt. Neben mir waren Bulgaren. Two big Bulgarians. Zwei große Bulgaren. And now I'm a big, you know, American. Und jetzt bin ich eben da der große Amerikaner. You're supposed to laugh. Anyway, these two big Bulgarians are fishing and they are catching fish every time they cast in the water. Und diese zwei Bulgaren haben geangelt und jedes Mal, nachdem sie ausgeworfen hatten, war ein Fisch dran. I went over and I looked what they were putting on. Und ich habe mir angesehen, was sie da aufgesteckt haben. I put exactly the same thing on. Habe genau das gleiche auf den Haken gesteckt. I went back and I looked what they were doing. I did exactly the same thing. Ich habe angeschaut, wie sie es gemacht haben. Ich habe es genau gleich gemacht. I'm catching nothing. Ich habe nichts gefangen. They are just killing it. They just one after the other. Sie ziehen wirklich einen nach dem anderen raus. Having the time of their life, fish jumping out of the water. Die beste Zeit in ihrem Leben, und die Fische springen. I'm like, nothing, nothing, nothing. Jedes Mal beim Auswerfen nichts gefangen. After like a day or two of this, nach ungefähr ein oder zwei Tagen, I went over and I said, bin ich rübergegangen. Can you please help me? Könnt ihr mir bitte helfen? I am fishing in the same water you are fishing. Ich fische genau im gleichen Gewässer wie ihr. I am using the same bait you are using. Versuche genau den gleichen Köder wie ihr. Catching nothing. Und ich fange nichts. What is my problem? Wo liegt mein Problem? He looks. Und er schaut so. Your hook is one size too big. Und er sagt, dein Haken ist um eine Nummer zu groß. Your string is one size too fat. Und deine Angelleine ist um eine Größe zu dick. Get out of here! What are you talking about? Fish don't know this. Fische wissen das doch nicht. You think fish are scientists? Das Fische sind doch keine Wissenschaftler. Fish are stupid. They don't know the difference between your hook and my hook. Die kennen doch nicht den Unterschied zwischen deinem und meinem Haken. Right? Oder? Where do I buy them? Wo kann ich die kaufen? I went and I bought the same hook the guy had. Und ich bin gegangen, habe mir den gleichen Hakengröße and gekauft changed wie er my string. Und habe die Angelleine ausgetauscht. My brand new string, I pulled it and changed it. Und die war nämlich ganz neu, meine alte, ich habe sie raus runtergenommen. Next day. Am nächsten Tag. Pulling in just like he's doing it and bingo. Genauso gemacht wie er. I said I can't believe it. Ich sag, das ist unglaublich. It's a science. Das ist eine Wissenschaft. Fishing is a science. Angeln ist eine Wissenschaft. It's not just an art, it's a science. Das ist nicht nur ein Handwerk, sondern eine Wissenschaft. Do you know that reaching souls is a science? Und auch das Seelengewinnen ist eine There's Wissenschaft. A way to do it. Es gibt eine Art und Weise, wie man es tun people soll. Have barriers. There's a way to get into the heart of people. Menschen haben Barrieren. Es gibt aber einen Weg zum Herzen der Menschen. And that hook represents the gospel. Und dieser Haken repräsentiert das Evangelium. And you got to know what size hook you can hook somebody with. Und du musst wissen, welche Hakengröße du auswählst. I mean, just how much they can hear. Also wie viel jemand verträgt. I mean, you open their mouth and just like. Öffnest den Mund und steckst einen riesen Haken hinein. When fish see a hook, a lot of them are smart enough to know, stay away. Wenn Fische einen Haken sehen, viele davon sind klug genug, um zu wissen, you know, and if your fish is too small, it's just going to spit it out. Und wenn dein Fisch zu klein ist, dann wird er vielleicht wieder einfach ausgespuckt. Your message has no conviction. Also deine Botschaft hat keine Überzeugungskraft. Anyway, this was my experience. Das war zumindest meine Erfahrung. This is my last thought. Und mein letzter Gedanke. How many people here got saved in our church? Wie viele wurden hier in unserer Gemeinde gerettet? Can you just stand for a second? You got saved in our church. Vielleicht könnt ihr kurz aufstehen. Okay. Wie viele hier zum Glauben gefunden haben? That looks like about 10%. Okay. Vielleicht 10%. And this morning it looked like about 20%. Und heute Morgen waren es ungefähr 20%. I love having people in our church, even if you didn't get saved here. Also ich liebe es, wenn Menschen in dieser Gemeinde sind, auch wenn sie nicht hier gerettet wurden. But I would love to see, aber ich würde es noch mehr lieben, in the next 10 zu sehen, years, dass in den nächsten 10 Jahren 1,000 people come to Christ. 1,000 Menschen Christus kennenlernen. Look what's happening in Israel. Ich meine, schaut euch mal an, was in Israel Christ passiert. Christ is coming back. Christus kommt wieder. I went to visit my brother. The first thing as he said is, did you like he's coming? Ich war bei meinem Bruder und ich gesagt, hörst du das? Er kommt wieder. I said what? He said, "Have you been studying what's happening in Israel?" Hast du das studiert, was da in Israel vor sich geht? No. Nein. Like it's right on us that Jesus is coming. Das kommt wirklich bald, dass Jesus wiederkommt. I knew that. Ich habe davon gehört. I knew that. I mean, I'm a preacher, right? Ich bin Prediger. He's coming. Er kommt. I would, if he tarries 10 years. Wenn er noch 10 Jahre hinzieht. And if we have 10 years before he returns. Wenn wir noch 10 Jahre haben, bevor er wiederkehrt. Wouldn't it be the most wonderful thing? Wäre das nicht das Wunderbarste? That we can rejoice over for all of eternity. Dass wir eine Sache, über die wir uns die ganze Ewigkeit lang freuen könnten. That we brought 1,000 people with us. Dass 1,000 Menschen mit uns mitgekommen sind. There's 2 million in Vienna. Es gibt 2 Millionen in Wien. If we could just bring 1,000 of them with us. Wenn nur 1,000 von ihnen dabei wären. We had about 15 people stand up just now. Ungefähr 15 sind hier aufgestanden jetzt. What if 1,000 stood up? Was wäre, wenn 1,000 aufstehen würden? See, this is the critical level. Und das ist dieser kritische Ebene. This is not a casual. For some people, church is a casual adventure. Das ist nicht so ein gewöhnliches Abenteuer, wie es für manche ist. For some, für manche ist da die Gemeinde is a casual adventure. Ein gewöhnliches Abenteuer. It's exciting. Es ist aufregend. It's so, and it should be. Und das soll es auch sein. It's what we want for people. It's exciting. Das möchten wir auch für Menschen, dass es aufregend ist. There's another level. Aber es gibt noch eine zweite Ebene. It's a crucial level. Und das ist eine ernste Ebene. Where there's people who need me and I need them. Wo es Menschen gibt, die mich brauchen und mir bewusst wird, dass ich sie brauche. I just gotta take a risk here. Und ich muss da ein Risiko eingehen. They need people in the Sunday school. Sie brauchen Menschen in der Sonntagsschule. I'm going. Okay, ich bin dabei. I'm leaving. Oder nein, doch nicht. I'll try something else. Ich probiere lieber was anderes. That was too dangerous. Das war ein bisschen zu gefährlich. Then there's the critical level. Und dann gibt's noch diese kritische Ebene. And that critical level is this. Und diese kritische Ebene. That around this building. Ist folgende, dass um dieses Gebäude herum 2 Millionen Menschen wohnen, die möglicherweise Christus nicht kennen. Und wenn Jesus heute Abend wiederkehren würde, würde er sie nicht mit sich mitnehmen. Und das ist ein kritisches Abenteuer. Das ist nicht nur aufregend und nicht nur herausfordernd, und das ist überwältigend. But God has called us to all three levels. Aber Gott hat uns zu allen drei Ebenen berufen. God has called us to do casual things. Gott hat uns dazu berufen, gewöhnliche Dinge zu tun. Crucial things. Wichtige Dinge, ernste and Dinge. Critical. und wirklich kritische Dinge. Are part of a critical work. Und wir sind Teile eines kritischen Werkes. Some of us have lost our passion. Manche von uns haben ihre Leidenschaft verloren. We don't like these messages because we've been so disappointed by people who have rejected us. Wir mögen diese Botschaften nicht, weil wir so enttäuscht sind von Menschen, die uns zurückgewiesen haben. But I'm convinced. Aber ich bin davon überzeugt, und darum ging es auch in unserem Seminar in den USA, having the right strategy. Dass man die richtige Strategie entwickelt. And so I want you to pray with me, und ich möchte, dass ihr mit mir betet, that we can transition, dass wir einen Übergang schaffen to a church that is using the right strategy. Hin zu einer Gemeinde, die die richtige Strategie anwendet. We know where the fish are. Wir wissen, wo die Fische sind. We know what they like to eat. Wir wissen, was sie gerne and mögen. We know what size hook to use. Und wir wissen, welche Größe von Haken wir verwenden. And we're bringing them in one after another for Jesus. Und wir bringen einen nach dem anderen für Jesus Christus herein. And when we stand before the Lord, und wenn wir vor dem Herrn stehen, the Lord will say, "Fishers of men." Dann wird der Herr sagen, ihr seid Menschenfischer. Thank you. Well done. Danke. This is my passion. Das ist meine Leidenschaft. I figured out my passion. It's this. Ich habe meine Leidenschaft entdeckt und das ist Folgendes. To win people to Christ, Menschen für Christus zu gewinnen, effectively, auf eine effektive Art und Weise. I don't like soul winning. And having no results. Ich mag kein Seelengewinnen, wenn kein Resultat am Ende steht. Maybe the technique is wrong. Vielleicht ist die Technik falsch. Maybe the hook's too big. Vielleicht ist der Haken zu groß. Maybe there's something I don't know. Oder etwas, das ich nicht weiß. Maybe we need to be taught by specialists. Vielleicht müssen wir uns einen Spezialisten besorgen, der uns lehrt. So I have to ask you what I asked the church in the morning. Und ich muss euch heute Abend auch die Frage stellen, die ich in der Früh schon gestellt habe. Raise your hand if you would like to see this church lead 1,000 people to Christ. Dann hebt doch die Hand, wenn ihr das auch gern sehen würdet, dass 1,000 Menschen zu Christus kommen durch diese Gemeinde. Or am I just out of my mind? Sind wir zusammen in dieser Sache oder bin ich irgendwie da weit we draußen? Can do this. Wir können das. The Lord may be returning this year. Der Herr kommt vielleicht dieses Jahr wieder. Purpose? What is our purpose? Was ist unser Sinn, unser Zweck? One of our purposes is to reach out. Eine unserer Bestimmungen ist, Menschen zu erreichen. To reach out. It's a mission. Es ist eine Mission. So, I think I've spoken long enough. And thank you for listening. Danke, dass ihr zugehört habt. There's one more thing I'd like to say. Es gibt noch eine Sache, die ich gern sagen möchte. Can we pray, könnten wir dafür that beten, each of us, that God would give each of us the wisdom, dass Gott jedem von uns die Weisheit gibt, to lead one person to Christ for the rest of our life. Dass wir einen Menschen zu Christus führen in unserem Leben. A year. One einen Menschen pro Jahr. A year for the rest of our life. Einen Menschen pro Jahr für den Rest unseres Lebens. It sounds like a little. Das klingt wie but wenig. It's so much. Aber es ist enorm viel. One person a year for the rest of our life. Einen Menschen pro Jahr für den Rest unseres Lebens. Bill Bright made this commitment. Bill Bright hat dieses commitment. Dieses Versprechen gemacht. Yeah. Ja. And his organization, Campus Crusade for Christ. Und seine Organisation, also Campus Crusade, Studentenmission für Christus, led 50 million people to Christ before he died. Hat da 50 Millionen Menschen zu Christus wow. geführt, bevor we're er gestorben ist. We're just talking about 1,000. Und wir sprechen nur über 1,000 Menschen. Would you pray with me? Let's pray. Wollt ihr mit mir beten? Father in heaven. Vater im Himmel. We want to live our lives with passion. Wir möchten unser Leben mit einer Leidenschaft leben. Wir möchten unsere Leidenschaft nicht in etwas stecken, das nicht ewig wert. Etwas, das einen Wert hat. And we want to enjoy life too. Wir wollen das Leben auch genießen. We thank you for it, Lord. Wir danken dir dafür, Herr. Maybe there's somebody here tonight, vielleicht ist heute Abend jemand hier and this message doesn't seem to fit you. Und diese Botschaft scheint nicht für dich zu passen. But maybe it does. Aber vielleicht passt sie ja doch. Because maybe you're that one sheep, denn vielleicht bist du dieses eine Schaf, that the Lord is looking for, nach dem der Herr sucht. And the Lord is seeking you. Und der Herr sucht dich. He came to seek and to save you. Er ist gekommen, um zu suchen und zu finden, dich so zu finden. If you're here tonight, also wenn du heute Abend hier bist, and you don't know where you would go if you died. Und du weißt nicht, wo du sein würdest, wenn du sterben müsstest. Pray with me. Dann bete mit mir. Say, God, forgive me. Sag, Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Be my father. Sei mein Vater. Take away my sin. Nimm die Sünde von mir. My acts of selfishness. Alles meine Selbstsüchtigkeit. Receive me as your child. Und nimm mich als dein Kind an. I don't understand a lot of things. Ich verstehe viele Dinge nicht. But I understand one thing. Aber eines weiß ich. I want you in my life. Ich möchte, dass du in meinem Leben bist. Come into my life. Komm in mein Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.